Zur Unterstützung des zweiten Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Tieffassung 14 der TVJK veröffentlichten jüngst die österreichische Kim-Il-Sungismus-Studiengruppe der Jugend im Bundesland Oberösterreich die Zweigstelle Dnipropetrovsk der ukrainischen Zuzi-Ideologie-Studiengesellschaft Prunkschwert von Songun, die russische Zuzi-Ideologie-Studiengruppe Moskau, die russische Gruppe für Solidarität mit der TVJK, die ägyptisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das kuwaitische Komitee für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas die Erklärungen.